Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr Nacht. Und wir sind da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir eine Themennacht und das Thema heißt Beste Freunde. Ich möchte mich sehr gerne mit euch über euren besten Freund oder eure beste Freundin unterhalten. Was habt ihr mit dem besten Freund, der besten Freundin Schlimmes, extrem Schlimmes und extrem Schönes schon erlebt? Also seid ihr hintergangen worden? Seid ihr betrogen und belogen worden, enttäuscht worden von eurem besten Freund oder Freundin? Oder aber hat vielleicht der beste Freund, die beste Freundin euch das Leben gerettet oder euch eine Niere gespendet oder euch aus den Schulden rausgeholt, euch beschützt, was auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer hat einen zurzeit sehr berühmten Namen, nämlich Lena. Und Lena ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Lena. Schön, dass du da bist. Ja, danke. So, zu unserem Thema beste Freunde. Ja, dann möchte ich mal über meinen Ausflug nach Amerika letztes Jahr erzählen zu meinem Freund. Zu deinem Freund? Ja, genau, zu meinem Freund. Also wir kannten uns übers Internet sehr lange, schon über ein Jahr. Mhm. Und er steckte halt mitten in seiner Scheidung. Mhm. Und war halt ziemlich zerrüttet und fertig, und bei mir ergab sich das dann eben halt privat eben halt auch, dass ich auch einen Neuanfang starten wollte und dachte, ich komm, jetzt wollte ich schon immer mal nach Amerika, jetzt fährst du zu Micha hin und ja. Kurze Zwischenfrage. Das war dein bester Freund, deine platonische Beziehung. Genau. Ja. Und handelt es sich um einen Amerikaner? Nein, um einen Deutschen. Der irgendwann mal ausgewandert ist. Genau, der ist mit seiner Frau dorthin. Genau, sie hat beruflich da anfangen können und er ist mit und hat dann quasi alles aufgegeben und ist dann da neu gestartet. Und wie lange kanntet ihr euch schon? Über ein Jahr. Ach, das war ja noch nicht so lange. Nein, noch nicht lange, aber intensiv, ja. Wenn man so nächtelang skypt, also Zeitverschiebung und so, ne? Achso, ihr habt euch nicht in Deutschland kennengelernt? Nein. Ach so. Er war schon in Amerika. Ach so. Genau. Ihr habt euch über Skype, also ihr habt irgendwie gechattet und über Skype näher kennengelernt. Ganz genau. Verstehe. Ohne sexuelle, erotische Hintergründe. Jein, sage ich mal so. Okay, aber erzähl erstmal weiter. Du bist dann hingefahren. Genau, ich bin dann hingeflogen. Und, und dann nach 4-5 Tagen, wurde mir eigentlich bewusst, wie fertig er eigentlich war. Das hat er vorher nie so durchblicken lassen, ja. Mhm. Und wir haben dann eine unheimlich intensive Zeit verlebt. Wie lange? Ja, 2 Monate. Oh. Und haben ziemlich viel geredet. Also es ging, also er war eigentlich psychisch total am Ende. Mhm. Und ich habe irgendwie versucht, ihm wieder zu zeigen, Mensch, es geht weiter und das Leben geht weiter. Und es war sehr schwer. Ne? Wir haben unheimlich viel an seinem Riesengrundstück getan. Das war total runtergekommen. Und neben den Partnerschaftsproblemen, die er hatte, was waren denn noch so seine größten Schwierigkeiten? Ja, erstmal diese permanente Angst. Er hatte nur seinen Partner wieder. Ja, also das lag in ihrer Hand, ob sie das verlängert oder nicht. Also weil sie das Partner-Visa. Genau. Ja, ja. Also, und wenn sie also nicht in passender Stimmung gewesen wäre, das kam also zu der Zeit hinzu, dass das jetzt verlängert werden musste auf seins. Mhm. Die Angst hatte er eben halt auch, dass wenn er nicht mitspielt, dass was sie will und dass er dann eben halt zurück möchte muss. Okay, also großer Druck stand auf. Genau, ganz genau. Und was geschah denn weiter? Ja, dann kam irgendwann der Punkt, wo er hat halt auch ziemlich viel mit ihr geschattet und gestritten, und weil es war alles in der heißen Phase. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo er nicht mehr konnte. Es ging nicht mehr. Und dann hat er immer mehr von Selbstmord gesprochen. Und und ich war da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, echt überfordert mit. Mhm. Ja? Also ich habe versucht, irgendwie mit ihm den Tag so zu verlieben, dass er sich wieder freuen kann. Und er hat sich auch immer gefreut, wenn wir wieder was geschafft haben und wenn wieder was in Ordnung gebracht worden ist. Wir sind unheimlich viel geritten. Er hatte 5 Pferde und... Eskaliert die ganze Geschichte irgendwie? Ja. Wie? ja, sie eskalierte, indem er sagte, ich entweder fahre ich jetzt vom Baum oder ich nehme Tabletten, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, ich möchte einfach nur noch den Tod. Und wie hast du dich verhalten und reagiert? Ja, das mag vielleicht so manch einer nicht verstehen, aber ich habe gesagt, okay, wenn das dein Weg ist, dann begleite ich dich. Weil ich gespürt habe, dass ich ihn nicht hätte vom Gegenteil überzeugen können. Lebt er noch? Ja. Ja. Da komme ich noch zu. Ja, das war gleich mein Gedanke. Lebt er noch? Hat er denn einen Selbsttötungsversuch unternommen? Das wusste ich erst nachher. Er hat vorher schon mal versucht, sich das Leben zu nehmen, aber ich habe auch erst in der Zeit, in der akuten Phase, angefangen, mit seiner Mutter zu telefonieren, weil ich komplett überfordert war. Ja, aber immerhin, wenn du sagst, ich begleite dich dabei, heißt das für mich, da ist jemand, eine Freundin, die sagt, okay, ich akzeptiere, dass du dir das Leben nehmen willst, ich bin vielleicht dabei, ich helfe dir vielleicht sogar dabei. Ging es so weit? Ja, helfen ja doch schon, indem man genau weiß, dass er den ganzen Tag immer Tabletten nimmt und die Dosis Schritt für Schritt erhöht, habe ich ihm ja schon geholfen, ganz klar. Ja, was heißt geholfen? Hast du ihm noch mehr Tabletten hergeschafft? Nein, natürlich nicht. Na ja, gut, aber das würde das Helfen ja bedeuten, helfen, ja. Wenn ich sage, ich helfe jemandem, sich nein, zu töten. Nein, das habe ich nicht getan, definitiv nicht. Also das war der schwerste Tag in meinem Leben. Wir haben halt den ganzen Tag geredet und geredet und geredet und er ist immer zwischendurch weg und hat dann wieder was genommen und irgendwann habe ich das auch gemerkt, er war dann auch gar nicht mehr klar. Ach so, Moment, das heißt, du warst schon dabei, während er die Tabletten eingenommen hat? Natürlich. Er dämmerte immer wieder weg und ihr habt gesprochen? Richtig, das war total... Und du hast dann aber nicht den Krankenwagen angerufen? Nein, zu dem Punkt noch nicht, nein. Wie ging es denn dann weiter? Es ging dann so weiter, dass er dann sagte, so, ich glaube, wenn ich jetzt noch eine Dosis nehme, bin ich weg. Ich sage, okay. Dann haben wir uns halt verabschiedet. Wir haben auch alles getan. Das war irgendwie ganz, ganz krass. Er hat dann gesagt, also das musst du mitnehmen nach Hause, nach Deutschland zu meiner Mutter und Festplatten zusammengepackt. Okay, also für dich wäre klar gewesen, wenn er diese Dosis nimmt, dann ist das auch das war mir klar. Okay, ja. Das ist sein Wille, dann soll das so geschehen. Ja, wie soll ich das erklären? Ich kann das nur so erklären. Ich habe wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Wir haben manchmal nichts anderes getan, als 18 Stunden miteinander zu reden. Okay, das glaube ich alles. Ich will nur ganz klar das verstehen, Lena. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. The person you've called is temporarily not available. Mittendrin? Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Lena? Nee. Ist vorübergehend. Mitten in der Geschichte, müssen wir Lena nochmal anrufen. So was Dummes. Wahrscheinlich hat Lena irgendwo falsch gedrückt und dann kommt, glaube ich, schon mal so eine Ansage. Mann, ich wollte jetzt gerne wissen, wie es weitergegangen ist. Lena, 35. Dann machen wir jetzt... Nee, ich schlage Folgendes vor. Die Kollegen versuchen, Lena nochmal anzurufen und ich lese euch eine Mail vor, die wir zum Thema bekommen haben, nämlich von Kirsten. Kirsten schreibt uns, liebe Domian, ich war 13 Jahre alt, als ich 1978 ans Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee-Blankenloch wechselte. Dort lernte ich Annette kennen, die zu meiner besten Freundin wurde. Natürlich saßen wir in der Schule nebeneinander, was dazu führte, dass wir nicht viel vom Unterricht mitbekamen. Sie konnte ihr Lachen deutlich besser unterdrücken als ich. Stattdessen zitterten ihre Nasenflügel. Ein Blick zu ihr und ich pustete los und so flog ich regelmäßig aus dem Klassenzimmer. 1980 kam ich ins Internat und ging 1982 für ein Jahr in die USA. Da verloren wir uns aus den Augen. Fast 30 Jahre später entdeckte sie mich dann im Fernsehen. Bei einem Indienurlaub 2009 drehte ein WDR-Team einen Film über Ayurveda und interviewte auch mich dazu. Annette recherchierte meine Kontaktdaten im Internet und schrieb mir eine Mail. Wir trafen uns und was soll ich sagen, wir waren immer noch Seelenverwandte. Heute lachen und reden und schweigen wir wieder miteinander, als hätte es die lange Trennung gar nicht gegeben. Liebe Annette, ich danke dir, dass du im richtigen Moment den richtigen Sender angeschaut hast. Das war eine Mail von Kirsten. Ah, und hier blinkt es und ich hoffe, dass Lena wieder da ist. Hallo Lena. Entschuldigung, ja. Du warst schuld, oder? Ja, nein, die SIM-Karte war schuld. Ah. So, ja. Ich war stehen geblieben bei folgender Frage. Dir war also klar, dass du keine Hilfsmaßnahmen einleiten würdest, sondern gemäß seinem Wunsch ihn hättest sterben lassen wollen. Nein. Nein. Das habe ich ihm zwar nicht gesagt. Mir war klar, dass ich ihn nicht sterben lassen würde. Das war mir klar. Aber ich habe es ihm nicht gesagt, weil ich sonst ihn nicht hätte. Ich wollte, dass er ein Schockerlebnis hat. Weil ich im Endeffekt gespürt habe, dass er eigentlich sein Leben liebt. Er liebt es eigentlich. Er war einfach nur psychisch total am Ende. Wann und wie hast du denn deine Hilfsmaßnahmen eingeleitet? Ja, er hat dann eben halt gesagt, so, wenn ich jetzt noch diese eine Dosis nehme, dann lege ich mich ins Bett und dann ist gut. Und dann haben wir uns auch verabschiedet und er ist dann ins Bad und dann auch ins Bett. Und hat die eine Dosis genommen? Genau. Ja. Und ich habe dann ungefähr eine halbe Stunde abgewartet und habe auch geguckt immer. Da schlief er? Ja, noch nicht so ganz. Mhm. Und das war der Punkt. Und dann habe ich die Rettung angerufen. Du hast aber hochgepokert. Ich weiß. Das hätte aber auch alles schief gehen können. Ich weiß, das war ein hochgepokertes Spiel, richtig. Das weiß ich auch. Die Rettung kam? Die Rettung kam. Das war alles, ganz großes Kino. Er kam ins Krankenhaus? Ja, richtig. Und und ist dann auch, wie das so ist, Magen ausgepumpt und alles Mögliche. Wie war sein Zustand nach dieser Behandlung des Magenauspumpens zum Beispiel? Das Erste, als ich zu ihm durfte, das Erste, was er sagte, wieso hast du mein iPad nicht mitgenommen? Das waren so, in dem Moment waren das so die schlimmsten Worte, die ich so, ich hätte ihn erwürgen können, um gleichzeitig die schönsten Worte. Das heißt, er hat ja keinen Vorwurf gemacht? Nein, zu keinem Zeitpunkt. Und ist er wieder richtig hergestellt worden? Ja, es war recht komisch eigentlich, als wir dann im Taxi nach Hause, wir sind dann früh morgens mit dem Taxi nach Hause und da war alles noch still, dann haben wir noch eine geraucht und dann hat er gesagt, ich gehe jetzt ins Bett, ich bin einfach nur müde, ich möchte jetzt einfach nur schlafen. Also nach dem Krankenhaus? Was? Wir reden jetzt nach dem Krankenhaus. Nach dem Krankenhaus, ja. Genau. Mhm. Und ich konnte dann gar nicht mehr schlafen, weil da ist alles so über mich eingebrochen. Ich habe dann auch mit seiner Mutter telefoniert und die informiert, was passiert ist. Und aber dennoch, meine Frage, warum hast du so lange gezögert? Es hätte schief gehen können. Du hast er hätte es so oder so getan. Er hätte es getan und ich war jetzt noch da und konnte eingreifen. Ich wollte einfach, dass er dieses Schockerlebnis hat. Gab es denn dieses Schockerlebnis für ihn? Ja. Hat er. Und am anderen Tag, also als er dann wach wurde, er hat ziemlich lange, er hat 18 Stunden geschlafen. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Also wir haben uns einfach nur stundenlang umarmt und er hat sich bedankt und ich will überhaupt nicht sterben. Das war der größte Fehler, den ich machen konnte. Und er hatte dieses Schockerlebnis. Und meine Strategie ist aufgegangen. Es hätte auch nach hinten losgehen können, das weiß ich. Hast du dich denn in diesen Mann ein bisschen verliebt? Ja, schon. Ja. Und wie ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge heute, mein Visa ist dann halt abgelaufen. Ich bin dann halt zurück, habe dann hier auch einen kompletten Neuanfang gestartet. Er ist noch in Amerika? Ja, richtig. Und der Stand ist, ich habe dann mal mit seiner Mutter telefoniert. Wir haben dann die ersten 8 Wochen auch noch recht viel geskypt und geredet. Und dann merkte ich, dass es so weniger wurde und es war eigentlich geplant, dass ich im April wieder rüberkomme. Wir wollten dann zusammen auch beruflich was da starten. Und auf jeden Fall wurde es dann immer weniger und ich hatte hier auch recht viel zu tun. Also ist es weniger heute? Es ist jetzt gar nicht mehr. Es ist gar nicht mehr. Es hat aber auch einen Grund. Es hat einfach einen Grund. Der Grund ist, er hat niemanden kennengelernt. Na gut, aber trotzdem könntet ihr Freunde bleiben. Nein, dafür ist er nicht der Typ. Es ist ein Mensch, der einen Lebensmittelpunkt braucht und den durch meine Partnerin definiert. Also, das ist ja schon eine krasse Geschichte. Ja, das war. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du dich da richtig verhalten hast, weil die Gefahr bestanden hätte, dass er gestorben wäre. Da denke ich auch ganz oft drüber nach, ob ich mich richtig verhalten habe oder nicht. Und ich weiß auch ganz genau, wie schmal der Grat ist. Ja, das ist, wie schmal der Grat war. Aber Gott sei Dank ist es sehr gut gegangen und ich würde natürlich niemals wieder so hoch pokern. Nein, will Gott ich auch nicht. Nie wieder tun. In meinem ganzen Leben nie wieder. Ich sagte, das war die intensivste Zeit und die schönste, aber auch die schrecklichste Zeit, die ich je. Glaube ich. Ja. Lena, ich danke dir für den Anruf und für die Geschichte und wünsche alles Gute. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer für unser Thema Beste Freunde, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt. Was hat euch euer bester Freund, eure beste Freundin schon angetan, was ihr ihm oder ihr nie vergessen werdet? Im positiven wie im negativen Sinne. 0800 220 50 50 und hier ist Helga. Helga ist 69. Guten Morgen. Hallo Helga. Hallo. Hallo. Hallo Domian, hörst ja, du mich? Sehr gut. Perfekt. Ja, schönen guten Abend oder guten Morgen, wie auch immer. Ja. Ja, ich möchte auch zu dem Thema was erzählen. Mhm. Es ist zwar noch ziemlich frisch alles. Ich möchte über eine 50-jährige Freundschaft sprechen, mhm, mit einem tragischen Ausgang. 50-jährige Freundschaft? Ja. Zu einem Mann oder einer Frau? Das ist eine Freundin mit Mann. Also wir waren als Familie befreundet. Ach so, als Familie. Also ein Paar, ihr wart mit dem Paar quasi, ja, befreundet. Ja, ja, ja, ja. Was, wir was? Haben 30 Jahre in einem Haus zusammen gewohnt als Nachbarn, mhm, haben unsere Kinder gegenseitig betreut und, mhm, wir haben uns also bei allem beigestanden und haben eigentlich viele Jahre verlebt. Ja. Ich bin dann nach 30 Jahren ausgezogen aus dem Haus in einen anderen Stadtbezirk, mhm, und sie sind dann nach Bayern runtergezogen, da ihre Tochter dorthin geheiratet hat. Wie viele Kilometer wart ihr dann auseinander? Von Berlin nach Bayern. Naja, ich weiß ja nicht, dass du in Berlin wohnst. Ach so, Entschuldigung. Ja. Wir waren aber immer ständig in Verbindung, mhm, ne? Wir telefonierten, mhm, und wenn sie nach Berlin kamen, dann haben wir uns gesehen. Mhm. Und dann haben sie sich aber in Bayern doch nicht so heimisch gefühlt, mhm, und sind dann, meine Freundin stammt von der Ostsee, mhm, haben sich dann an der Ostsee bei Rostock eine Wohnung gesucht, ja, und haben dann schon mindestens 10 Jahre da gewohnt. Warst du wieder näher an Berlin dran? Waren wir wieder näher an, genau, Berlin dran. Wir haben, ja, uns gegenseitig wieder besucht, öfter gesehen und dann natürlich recht viel telefoniert. Mhm. Und ja, wir wussten, haben über unsere Familien also praktisch ausgetauscht. Denn die haben 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Mhm. Und ich hatte die auch, habe auch 2 Kinder, Sohn und eine Tochter. Und also eine ganz eng verwachsene, lebenslange Geschichte. Ja, ganz, ne, eng verwachsen, ja. Man wusste fast alles voneinander. Mein Mann ist vor 5 Jahren verstorben. Ja. Und ich habe aber seit 3 Jahren wieder einen ganz lieben, netten Partner. Und wir hatten nun vorhin ja zum Jahresende beschlossen, dieses Jahr einen gemeinsamen Urlaub in die Türkei, mhm, zu unternehmen. Und das haben wir auch gemacht, war Ende März bis April rein, eine Woche. Ah ja, ja. War ein wunderschöner Urlaub. Zu viert. Zu viert, ja, ja. Was ist jetzt passiert? Oh ja, jetzt sind wir nach Hause gekommen, aus der Türkei. Wir haben uns am Flughafen dann verabschiedet und sie wollten noch hier in Berlin, inzwischen ist ihr Sohn geschieden, aber mit den Schwiegereltern, mit den Ex-Schwiegereltern haben sie guten Kontakt. Und, mhm, das waren sie dann auch immer in Berlin. Und dort wollten sie dann noch übernachten und wollten Freitag beziehungsweise Sonnabend nach Hause fahren. Sie, mhm, wollte Freitag, meine Freundin, und er wäre lieber erst Sonnabend gefahren. Mhm. Also sie sind Freitag gefahren. Und dann hörte ich im Fernsehen, zeigten sie im Fernsehen am Freitag, ich weiß nicht, wird das sicher auch mitgekriegt haben, von dem großen Sandsturm, der in der Nähe bei Rostock. Ja, natürlich, natürlich. Großes Thema, großes Unglück. Ja. Schlimmes, ja, Unglück. So, und als ich das im Fernsehen dann gesehen habe, habe ich gleich so ein unruhiges Gefühl gehabt. Ich denke, Mensch, hoffentlich sind sie nicht, fahren die Strecke, mhm, hoffentlich sind sie nicht dort reingeraten. Also sie waren mit dem Auto unterwegs. Ja. Mhm. Die hatten das Auto hier in Berlin bei denen abgestellt, mhm, und, mhm. Also sie sind in diese Staubwolke reingefahren. Ja, so, pass auf. Und ich habe dann Freitag angerufen zu Hause bei ihnen, hat sich keiner gemeldet. Dann habe ich gedacht, na, vielleicht sind sie doch erst Sonnabend gefahren. Mhm. Habe mich also selber noch beruhigt, mhm, und habe dann aber Sonnabend keine Ruhe, habe wieder angerufen zu Hause bei ihnen auf ihren beiden Handys. An, mhm, da ging beim einem Handy der Ruf raus, beim anderen Handy ging die Mailbox an. So, ne, wusste ich immer noch nicht, was passiert ist. Und da fiel mir ein, ich müsste noch die Telefonnummer, die Handynummer von der Tochter aus Bayern haben. Mhm. Und dann habe ich da angerufen, aber eigentlich mit dem Hintergedanken, sie sagten mir, Mutter und Vater sind noch in Berlin, mhm, oder sie sind schon auf dem Weg nach Hause. Was hat die Tochter gesagt? Sie sind beide tot. Mein Gott. Ja. Mein Gott, das heißt, sie sind wirklich voll bei in den diese... Von den 8 Toten waren sie dabei. Mein Gott. Ja, mein Gott. Das ist ganz furchtbar. Also das kann man sich überhaupt nicht, also kann mich da überhaupt noch nicht mit anfreunden, weißt du? Das ist na klar, ihr wart zusammen in also 50 Jahre Freundschaft. Ja. Dann noch zusammen in Urlaub gerade gewesen. Ja. Ja, und wir haben einen wunderschönen Urlaub verbracht. Mhm. Ich habe auch noch wunderbare Bilder gemacht, die habe ich der Tochter geschickt. Die hat sich auch sehr darüber gefreut, damit sie sieht, wie glücklich ihre Eltern noch waren. Mhm. Der einzigste Trost, den ich habe, den wir eigentlich auch alle haben. Sie sind beide zusammen. Ja, sie sind beide zusammen. Und hoffentlich waren sie... Wenn da einer übrig gewesen wäre. Ja. Oder wenn sie ganz schlimm, schwer verletzt und teilt den Rest ihres Lebens noch Pflegefälle, das wäre noch viel schlimmer gewesen. Genau. Waren sie, weiß man das, sind sie direkt an der Unfallstelle verstorben? Ja. Ja. Man hat der Mann von der Tochter, der hat dann mächtig Dampf gemacht und hat da recherchieren lassen und der musste noch die Autonummer von den Eltern durchgeben. Die haben sie dann auch noch über Rostock rausgekriegt. Ja. Dann an der Unfallstelle haben sie das Auto gefunden und die beiden eben. Und dann das Auto soll wohl hochkant gehen, also es muss fürchterlich gewesen sein. Ja, die Bilder, die man ja gesehen hat, allein im Fernsehen, im Internet, waren schlimm, ganz schlimm. Ja, war ganz schlimm. Wo sind die beiden beigesetzt worden? Die sind noch nicht beigesetzt, die werden im Juni erst beigesetzt. Ach so. Und die kommen in Rövershagen. Das hatte aber meine Freundin mit der Tochter schon abgesprochen, da gibt's einen Ruheforst. Mhm. Und da hatte sie das schon mit ihrer Tochter abgesprochen, wenn ihnen mal was passiert, dann möchten sie dort eben beigesetzt werden. Wo ist das genau, wo liegt das? Sie haben in Rövershagen gewohnt, das ist bei Rostock. Ja. Und der Ruheforst ist da wohl ein Nachbarort. Ah ja. Es gab auch noch keine Trauerfeier? Nein, noch nicht. Noch nicht. Die Beisetzung findet am 21. Juni erst statt. Das ist aber lange hin, aus terminlichen Gründen. Ja, das geht wohl nicht anders. Das heißt, das steht dir dann auch oder euch noch bevor? Natürlich, Erst dann kann man ja auch so Abschied nehmen versuchen abzuschließen. Das bin ich Ihnen schuldig, dass ich da, was ich mir nicht nehme. Ne? Natürlich. Ja. Aber es wird nochmal dann eben alles nochmal neu auf hier. Somit ist der Urlaub, der schöne Urlaub, den wir eigentlich gemeinsam hatten, mit einer dicken schwarzen Wolke überschattet. Habt ihr Fotos gemacht im Urlaub? Ja. Ja, die hast du dir wahrscheinlich schon immer wieder angeguckt. Natürlich, immer wieder. Aber so, das ist so ein Beispiel wieder, wie Leben so sein kann. Es kann vorbei sein, ganz schnell. Das sage ich ja. Und beste Domian, meine Devise oder unsere Devise mit meinem Partner auch, wir verreisen auch viel, wir unternehmen auch viel. Und wir sagen immer, wir leben heute, als wenn es der letzte Tag ist. Es kann morgen vorbei sein. Ja, ja. Und das bewahrheitet sich ja nun wieder. Ja, genau. Und sie hätten im Juli goldene Hochzeit gehabt, das kommt noch dazu. Wie alt sind die Leute geworden? Also meine Freundin ist noch 68 und er war 75. Ja. Helga, das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid, dass du deine engsten Freunde verloren hast. Aber du hast es gerade selbst ausgedrückt. Das ist ein Trost, dass sie gleich tot waren und dass sie zusammengestorben sind. Das kann man ja vielleicht so sagen. Das tröstet mich eigentlich auch. Ja, finde ich auch, ja. Liebe Helga, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, gerne und mach weiterhin. Ich verfolge deine Sendung fast jeden Abend. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja. Alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Paul ist hier und Paul ist 63. Guten Morgen, Paul. Ja, hallo. Jürgen. Hallo, Paul. Du hast dich auch zu unserem heutigen Thema gemeldet. Beste Freunde. Ja, ich bin angeregt worden, weil ich nicht regelmäßig seine Sendung verfolge. Aber vor ein paar Tagen bin ich auf dieses Thema gestoßen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich melde mich mal, weil ich vor 2 Jahren meinen besten Freund verloren habe. Mhm. Was ist passiert? Der ist gestorben an einem Tumor. Der ist ein gutes Jahr vorher diagnostiziert worden. Und mein Freund war unser Skipper. Skipper heißt, wir sind eine Segelcrew gewesen von 5 Freunden, die sich vor gut 25 Jahren gebildet hat über sportliche Aktivitäten. Mhm. Und wir waren dann jedes Jahr ein Jahr unterwegs. Und Jörg war so ein Initiator der ganzen Unternehmung. Er war für mich auch der Initiator von vielen Bestrebungen. Und ich bin in diesem Jahr in die Rente gegangen. Mhm. Er war auch in diesem Rentenalter und wir hatten auch noch vor, gemeinsam was zu machen. Wir sind beruflich, kamen wir aus der Automobilbranche. Ich war eher beraterisch tätig, er war eher ingenieurmäßig tätig. Mhm. Und er sagte, wow, wir sind ein gutes Paar. Mhm. Wir können noch was reißen, was wir so wollen. Wie eng war diese Freundschaft? Intensiv. Intensiv. Intensiv. Mhm. Er war so mein bester Freund. Mhm. Er war für mich auch ein Berater und er war einfach ein toller Mann. Mhm. Und das Dramatische für uns alle, insbesondere für mich, aber für uns alle, war eigentlich, wir haben uns schon vor vielen Jahren mit dem Thema Tod beschäftigt, wenn wir so im Segelboot saßen und klar, da kommt man ja auf solche existenziellen Gespräche, Themen auch. Genau. Man, genau. Genau. Dann kamen solche Themen auf, wow, oft so ein bisschen spaßig, so als 50-Jährige, wer könnte der Erste sein und was könnte passieren und wie würden wir reagieren und so. Und das war alles eher mit ein bisschen, naja, wie man das eben so macht in so einer Männergesellschaft. Mhm. Aber mit einem Mal war die Realität da. Mhm. Und das war sehr, sehr, sehr, sehr gravierend, sehr, sehr einschneidend. Er war der Erste. Warst du denn oder warst du auch mit seiner Familie, seiner Frau und umgekehrt auch befreundet? Oder lief das mehr auf der Männerschiene? Es lief auf der Männerschiene, aber wir waren als Ehepaare, als Partnerschaften gut miteinander verbündet und verbandelt. Mhm. Es gab viele Reaktionen auch von außerhalb, die oft so gerade diese Männerfreundschaft sehr bewundert hat. Mhm. So. Also es war jetzt nicht so, dass es so eine neidvolle Geschichte war, da sind die Männer oder da sind die Frauen. Mhm. Das war absolut nicht der Fall. Würdest du sagen, wenn du dein Leben so Revue passieren lässt, dass das die beste Männerfreundschaft war, die du hattest? Ja. Ja. Es war ein großes Geschenk, ein ganz intensives Geschenk. Und was hat diese Freundschaft so besonders für dich ausgemacht? Gute Frage. Einfach die vertrauensvolle Situation, dass wir über alles sprechen konnten. Alles. Alles. Mhm. Es gab keine Tabus. Auch Eheprobleme, Sexualität, absolut, alles. Absolut, alles. Alle Männerthemen, jetzt nicht nur so auf dieser Ebene von wow, wir sind die tollen Mackers oder so, sondern auf einer ganz bewussten Ebene zwischen Sexualität, Älterwerden, was macht Freundschaften aus. Es gab keine Tabus. Gerade mein Freund hat immer gesagt, wir kennen uns bis auf die Unterhose genau. Wir kennen uns alle ganz genau. So, dann kam irgendwann die schreckliche Diagnose oder Nachricht, er hat einen Tumor. Ja. Wie lange hat er gelitten? Wir haben noch eine Weile miteinander Tennis gespielt. Es gab diese üblichen Therapien, Chemotherapien, Biopsien und Bestrahlung. Bestrahlung, das ganze volle Programm. Mhm. Es war eher alles schlimm zu erleben, wie es denn so zu Ende geht. Er ist in einem Hospiz gestorben und wir haben ihn auch als Freunde, gemeinsam natürlich mit seiner Ehefrau, aber es war diese Kombination von seiner Ehefrau und diesen Freunden, die ihn bis zum Schluss begleitet haben. Gab es, ich gehe davon aus, dass ihr auch in unmittelbarer Nähe gewohnt habt, ja. Gab es nochmal ein intensives Gespräch zwischen dir und deinem Freund, als er schon quasi im Sterben lag oder kurz vor dem Sterben stand? Das war nicht mehr möglich. Die geistige Verwirrung durch den, er ist an einem Hirntumor gestorben. Mhm. Das war auch das Erschreckende zu erleben, wie einige Monate vorher die Kommunikation, die uns ja vorher ausgemacht hat, das glaube ich, wegfiel. Das glaube ich. Alles verfällt. Alles fiel in sich zusammen. Richtig. Es war dann nicht mehr der Mensch, den du kanntest. Richtig. Mhm. Richtig. Hat er dich überhaupt dann noch erkannt zum Schluss? Wir wissen es nicht. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich habe Indizien, dass das so war, durch lächelnde Kommunikation, durch einige Wortspielereien, habe ich einen Eindruck gehabt. Wie lange hat er im Hospiz noch liegen müssen? Eine kurze Zeit, 3 Wochen, circa. Du warst du dabei, als er gestorben ist? Nein, ich bin einige Tage vorher verreist. Und ich wusste auch nicht, ob er nun jetzt vielleicht noch 2 Wochen lebt oder 2 Monate lebt. Mhm. Das war sehr, sehr ungenau. Für mich gravierend war sehr, sehr intensiv das Erleben. 2 Monate später ist zwei Monate vorher ist mein Vater verstorben. Mhm. Der war 30 Jahre älter, 93. Mhm. Und ich habe so gespürt, damals in dieser Trauersituation, diesen alten Mann, meinen Vater, konnte ich gut gehen lassen. Den Freund und, nicht. Genau. Mhm. Mit meinem Freund bin ich heute noch intensiv verbunden und ich habe mich auch selbst später mit dem Thema Tod und Trauer intensiv beschäftigt und habe mir auch therapeutische Hilfe geholt. Mhm. Was für eine, wenn man das überhaupt so erklären kann, ich bitte dich es zu erklären, wenn es vielleicht geht, was für eine Lücke hat er hinterlassen? Eine große Lücke, weil es für mich fiel ein intensiver Gesprächspartner weg, der für mich fiel ein Motivator weg, der nach vorne geschaut hat, Was könnten wir noch machen? Ich meine, 63 Jahre, mit 63 Jahren zu versterben, ist kein Alter. Mhm. Was könnten wir noch machen die nächsten 5, 10 oder 15 mhm. Jahre? Mhm. Und da war er für mich ein ganz großer Motivator, einer, der nach vorne geschaut hat, der sehr lösungsorientiert war bei irgendwelchen Problemen. Man kann eigentlich sagen, dass da auch eine tragende Lebenssäule weg ist. Auf jeden Fall. Kann man sagen, ne? Wie hast du denn die Beisetzung empfunden und erlebt? Fand in einem ganz kleinen Kreis statt, Personenkreis, und später gab es noch eine größere Trauerfeier, und die Witwe hatte den Wunsch, dass ich sozusagen die Rede als Freund Ach, du halten lieber. Sollte. Ja. Hast du das gemacht? Ich habe es gemacht. Konntest du das? Es ist mir sehr schwer gefallen, aber ich habe mir gedacht, ich muss verdammt nochmal diese Verantwortung übernehmen. Ich habe neulich mal mit einem Freund von mir darüber gesprochen, wo ich so aus Flachs auch gesagt habe, ja. Ich sage, ich mache alles für dich, aber das kann ich nicht. Wenn du eher sterben solltest, da kriege ich kein Wort raus, wenn ich da stehe. Konntest du sprechen? Ich verstehe dich sehr gut. Es ist mir sehr schwer gefallen, aber ich habe mich intensiv vorbereitet und ich habe so, wie soll ich das sagen, ich habe Metaphern genommen, mhm. die unsere gemeinsame freundschaftliche Unterhaltung, jetzt nicht nur zwischen uns beiden, sondern auch die anderen Freunde betreffend, diese Metaphern habe ich übernommen, und es war dann eine Leitlinie für diese Trauerrede, die auch andere Außenstehende gut verstanden haben. Hast du es dir aufgeschrieben? Ja. Ja, ich habe mir, ich bin da nicht ungeübt in der Beziehung, was mir sehr schwer gefallen ist, dieser riesen Kloß im Hals, und mir sind die Tränen gekommen, ich habe gestockt, ich habe schwer geatmet, und aber ich habe es geschafft, vor diesen knapp 100 Menschen doch das gut hinzukriegen. Und der Sarg stand neben dir? Nee, diese Beerdigung ist vorher geschehen, das war eine abschließende, es war auch sein Wunsch. Wir haben das in einem großen, oder die Witwe hat das in einem großen Kreis veranstaltet, mit einem Essen verbunden, und es war auch jetzt nicht nur unbedingt Trauerkleidung angesagt, sondern es waren auch sehr lebendige Szenerien dabei. Das war auch sein Wunsch gewesen, das so zu gestalten. Mhm. Habt ihr beiden, wenn ihr über das Thema auch gesprochen habt, früher darüber gesprochen, wie er sich den Tod vorstellt? Ja, er hatte diese ganz naive Vorstellung, weil er hatte auch früher mit der Seefahrt zu tun gehabt, und jetzt waren wir diese intensive Segelcrew gewesen, und wir sind egal wo, überall zwischen der Ostsee und der Karibik und da und dort gesegelt. Dann hatte er immer die Vorstellung, ich möchte ein Seebegräbnis haben, und so wie man sich das in irgendwelchen Spielfilmen vorstellt, dann ist der Leichnam da eingehüllt in weißen Tüchern und rutscht da ein Brett runter, und dann haben wir immer ausgelacht, haben gesagt, um Gottes Willen, das geschieht heute nicht mehr und so weiter. Und wir haben ihn so ein bisschen, ich muss jetzt darüber auch schmunzeln, wir haben ihn so ein bisschen hops genommen über diese naive Vorstellung, dass das so noch geschehen könnte. Natürlich geschieht das heute nicht so. Nein, es geht ganz anders. War das eine Seebestattung letztendlich? Nein, letztendlich war es das nicht. War es das nicht? Es gab ein Urnenbegräbnis, und in der vergangenen Woche hatte er seinen 65. Geburtstag gehabt, und dann bin ich für mich ganz alleine zu seinem Grab hin und habe nochmal eine Kerze angezündet. Ja. Glaubst du, dass er in irgendeiner Form weiter existiert? Das ist eine für mich schwierige Frage. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber wenn du mich so fragst, dann spüre ich gleich ein Stück Lebendigkeit. Dann habe ich mal den Eindruck, ja, er lebt nach wie vor mit uns und auch in mir und auch mit dieser Intention, was ich eben beschrieben habe, dieser Motivation, dieser Power und das, was uns als Freundschaft ausgemacht hat, ja, dann lebt er weiter, ja. Ich danke dir sehr für den Anruf, Paul. Das war eine Geschichte von einer tiefen Freundschaft. Das haben wir alle gemerkt. Und es ist sehr schade, dass du ihn verloren hast. In der Tat. Ja. In der Tat. Danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Domian, dass wir darüber reden konnten. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute. Auf Wiederhören, Paul. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 zu unserem Thema beste Freunde heute, und hier ist Holger. Holger ist 45. Hallo Holger. Hallo und guten Morgen, lieber Jürgen Domian. Ja. Wir sind schon fast alte Bekannte. So. Du wirst dich wahrscheinlich nicht erinnern, aber damals, als ich anrief, das war im Jahr 2008, war das Thema nicht so angenehm. Es ging um das Thema Selbsttötung. Da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, weil das für die Geschichte beste Freunde auch wichtig ist. Ja. Fangen wir mal mit den besten Freunden. Reden wir über deinen besten Freund? Es geht um meinen lieben Martin. Ja. Martin und ich haben am 1. September diesen Jahres vor 25 Jahren die Banklehre zusammen begonnen und eine Ausbildung gemacht. Dort haben wir uns kennengelernt. Im zweiten Lehrjahr hat uns verbunden, dass unsere beiden Mütter nahezu zeitgleich eine sehr schwere Rücken-OP hatten. Und das hat uns schon ein bisschen näher gebracht und dann auch zusammengeschweißt. Ja gut, du weißt, Freundschaft wächst. Also wir sind nicht vom ersten Tag befreundet gewesen, aber eine Sympathie war da. Und das hat dann sehr schnell auch in eine Freundschaft gemündet. Wie gesagt, ich rief 2008 zu dem Thema Selbsttötung an. Da hatte ich den Kontakt zu ihm schon sehr stark eingeschränkt, obwohl er nur Luftlinie ein paar hundert Meter von mir weg wohnte. Ich hatte noch Elke, das war meine beste Freundin. Wir haben jede Nacht miteinander viel gesprochen. Wir haben auch über Suizid uns unterhalten. Und sie hatte die Sendung damals auch verfolgt. Und sie ist dann eine Woche vor Weihnachten gestorben, was mir dann nochmal einen ziemlichen Nackenschlag versetzt hat. Wie ging es denn mit Martin weiter? Von 2009 an habe ich mich dann total zurückgezogen. Martin hat dann in 2009 im Sommer nochmal einen Versuch unternommen, zu mir durchzudringen. Ich habe ihn weggestoßen, wie man es nur machen konnte. Ich wollte meine Ruhe, ich wollte nur meine Ruhe haben. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Aber warum ist es denn überhaupt zu der Distanzierung gekommen zwischen dir und deinem besten Freund? Weil sich unsere Wege ganz stark getrennt haben. Er war für mich, aus meiner Sicht gesehen, auf einer Erfolgsleiter, beruflich, privat, mit einer Freundin zusammengezogen. Und bei mir ging alles den Bach runter. Mutter verloren, beste Freundin verloren, einen Job verloren, weggeworfen. Nach 20 Jahren und ich hatte gar nichts mehr. Und ich fühlte mich auch in dieser Freundschaft so klein und niedrig, dass ich dieser Freundschaft gar nichts mehr geben konnte. Ja, aber es gab keinen großen Streit zwischen euch beiden? Nein, es gab nie Streit, überhaupt nicht, gar nicht. Wie gesagt, fing diese Abkapselung an. Ja. Ich war dann so mir selbst gefangen, ich konnte mich überhaupt um nichts mehr kümmern. Ich habe insgesamt, also ein Jahr, um das nur mal zu verdeutlichen, über ein Jahr keine Post geöffnet. Ich hatte nachher drei Haftbefehle gegen mich, Hauptzollamt und Gerichtsvollzieher und so weiter, alles auf der Matte stehen. Kein Telefon mehr, wurde zwangsgesperrt. Er hat dann nochmal im Sommer 2009 einen Versuch unternommen. Da habe ich ihn auch weggestoßen und in Sicherheit gewogen. Ja. Und ich habe gesagt, ich schaffe das alles alleine. Also ich konnte ein sehr guter Schauspieler sein. Ich höre schon, dass es dir in dieser Zeit extrem schlecht geht. Das sind ja schon so solche Symptome, die wenn man gar nicht im Briefkasten aufmacht. Wie steht es denn heute um diese Freundschaft? Ja, und dann eskalierte das dann bei mir so. Im März letzten Jahres hat er dann den Weg nochmal zu mir gefunden. Ich habe ihn in die Wohnung gelassen, nach mehreren Anläufen. Er hat mir dann Zettel unter der Tür durchgeschoben und sich angekündigt. Also er hat sich sehr um dich bemüht. Er hat sich bemüht, er wollte noch einen letzten Versuch unternehmen und er hat mich in einem im Grunde genommen katastrophalen Zustand vorgefunden. Seelisch, geistig, ging einigermaßen noch, aber vor allen Dingen auch körperlich. Ich wog bei 1,81, wog ich noch 56 Kilo, war sehr stark dehydriert und war fertig. Ich konnte auch nicht mehr reden. Ich hatte über ein halbes Jahr mit keiner Menschenseele gesprochen. Ich habe auch mit Martin nicht mehr gesprochen. Ich konnte gar nicht mehr reden. Es kam nicht. Wie lange blieb er denn bei dir? Er blieb ein paar Stunden. Wir haben schriftlich miteinander verkehrt mit Zettelchen. Er sagte, er käme wieder. Und er hatte ein paar Läufe muss er ja, wenn er dich in einem solch schlimmen Zustand gesehen hat, hätte er eigentlich was unternehmen müssen. Ja. Ich bin jetzt die andere Seite zu dem ersten Telefonat, was du heute geführt hast mit der jungen Dame und dem USA. Er wollte halt das mit meinem Einverständnis machen. Was wollte er mit deinem Einverständnis machen? Mich in die Psychiatrie zu bringen. Ah. Das war der Punkt. Er hat auch Rücksprache also er hat meiner früheren Psychologin, die inzwischen weggezogen war von meinem Wohnort. Also er hat die aufgenommen. Er hat die Verantwortung. Er hat gesagt, sofort in die Klinik. Ja, er hat die Verantwortung schon gespürt. Bist du er dann hat sie sehr stark gespürt. Bist du dann in eine Klinik gegangen? Er hat dann den drastischen Weg gewählt. Er hat das Gesundheitsamt eingeschaltet. Mhm. Und die haben dann am 31. März, einen Tag vor Karfreitag letzten Jahres, zusammen mit dem Ordnungsamt meine Wohnung aufgebrochen. Und du bist zwangseingewiesen worden? Und die haben mich dann quasi zwangseingewiesen, ja. War das richtig? 5 Wochen in die Geschlossene. War das richtig? Ich habe Martin wahrscheinlich mein Leben zu verdanken. Ich habe ihm auch vor kurzem erst gesagt, ich weiß nicht mal, ob ich dir dafür dankbar bin. Er hat gelächelt und gelacht. Was hast du gesagt? Du weißt nicht, ob du ihm dankbar bist? Ob ich ihm dafür dankbar bin, dass er mir das Leben gerettet hat. Das weißt du nicht. Ich bin im Moment, du hörst es auch, ich bin zwar sehr aufgeregt, aber ich bin auf einem relativ guten Weg. Mhm. Ich war bis zum 10. Dezember in der Klinik, in der Psychiatrie, habe auch sehr starke Medikamente genommen. Ich bin auch jetzt noch ambulant in der Psychiatrie. Ich arbeite dort halbtags im Rahmen einer ambulanten Arbeitstherapie. Ich werde demnächst... Das heißt, du hast den Eindruck, dass es schon bergauf geht? Ja, es geht bergauf. Aber du bist dir heute nicht ganz sicher, ob du deinem Freund danken sollst, dass er dir das Leben gerettet hat? Sagen wir mal so, wir haben lange Gespräche. Ich war am Anfang natürlich bitter enttäuscht, weil es eine Art Verrat für mich war, was er gemacht hat. Das war der schlimmste Albtraum, dass fremde Leute mich aus der Wohnung holten. Aber das musste er tun. Ich finde, er musste, gut, aber in dem Zustand, in dem ich war, hast du es anders gesehen? Noch gar nicht realisiert. Ja. So. Ich habe da ein paar Wochen für gebraucht und irgendwann habe ich meine Sprache auch wieder gefunden. Und dann haben wir sehr, sehr lange Gespräche geführt. Er ist ein Dreivierteljahr lang jede Woche in die Psychiatrie gekommen. Ich komme nochmal auf meine Frage zurück. Dankbar, und, nicht wirklich dankbar? Ich weiß nicht, ob Dankbarkeit das richtige Wort ist. Ich bin froh, dass er es getan hat. Bist du froh, dass du lebst? Im Moment bin ich auf einem anderen Punkt, dass ich wieder das Leben spüre und wieder entdecke. Verstehe. Ich hatte heute einen ganz tollen Ausflug mit einer sehr lieben Freundin Anja, die ich herzlich grüße auf diesem Weg. Und das habe ich alles sicherlich Martin zu verdanken. Mhm. Aber es war sehr, sehr schwierig, weil es im ersten Moment natürlich unsere Freundschaft auf eine harte Belastungsprobe natürlich. Aber für ihn stand das nie außer Frage, ob er diesen Weg einschlägt oder was aus unserer Freundschaft. Und jetzt gibt es auch nach wie vor Kontakt zwischen euch beiden? Ja, jede Woche. Eigentlich, also ich kann schon verstehen, dass du in so einer Phase bist, wo du, wie du gerade selbst gesagt hast, das Leben erst allmählich wieder spürst. Aber so als Außenstehender will ich dir sagen, ist das schon eine tolle Geschichte. Ja, natürlich, sonst hätte ich auch nicht angerufen. Genau, dass er... Einen besseren Freund kann man sich nicht wünschen. Jeder sagt, ich habe den besten Freund auf der Welt. Aber ich behaupte mal, ich habe ihn wirklich... Nein, es geht nicht darum, den besten Freund der Welt zu haben. Es geht darum, wirklich zu wissen, dass man sich 1000-prozentig auf jemanden verlassen kann. Absolut, das ist ein gutes Wort. Wenn man wirklich in tiefster Not ist und er auch sagt, mir war unsere Freundschaft in dem Moment völlig egal. Für mich war nur wichtig, was ist für Holger, was hat für Holger und seine Gesundheit höchste Priorität. Verstehe. Holger, tolle Geschichte. Danke, dass du angerufen hast und ich wünsche dir von Herzen, dass es weiter bergauf geht. Und das sehr gerne. Ich bleibe am Ball und ich kämpfe weiter. Genau, das ist dir in absehbarer Zeit, dass du in absehbarer Zeit das Leben wieder richtig spürst. Ja. Das wünsche ich dir sehr und alles Gute und schönen Grüße an deinen Freund. Du und dein Team macht mit eurer Sendung so weiter. Wenn ich nicht morgens früh raus muss und arbeiten gehe, dann höre ich euch sehr gerne. So danke wie heute Nacht. Dankeschön, Holger. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Ihr Lieben, kleiner Hinweis zwischendurch. Im Einzelfreundeskreis wird übrigens über diese Thematik, die wir heute Abend besprechen, Freundschaft, große Freundschaft und so etwas, auch diskutiert. Also ihr könnt nach der Sendung ins Netz mal gehen und euch da mal ein bisschen schlau machen im 1Live-Freundeskreis. Thematik Freundschaft und beste Freunde. Hier ist Sandra. Sandra ist 49. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Domian. Ja. Ich gucke schon lange deine Sendung an. Und heute habe ich mal auch einen ganz traurigen Fall. Wir haben unseren besten Freund der Familie verloren. Ja. Unseren Hund. Und ja, der hatte, am Montag waren wir zu einer Untersuchung, zu einer weiteren Untersuchung und hatten eine niederschmetternde Diagnose gekriegt. Er hat Prostatakrebs, einen ganz aggressiven und schlimmen Prostatakrebs, der ihm jetzt noch 3 Monate gegeben hätte. Mhm. Und wir standen dann vor der Entscheidung am Montag, was machen wir, nehmen wir mit, lassen wir ihn leiden, die 3 Monate, oder lassen wir ihn gar nicht aus der Narkose aufwachen. Mhm. Und wir haben uns fürs Weitere entschieden, schweren Herzens. Mhm. Er fehlt natürlich jetzt noch. Was für ein Hund war es? Was für eine? Das war ein Rhodesian Ridgeback. Ja. Der war 6,5 Jahre alt. Mhm. Und ich glaube, der weltbeste Hund, den es überhaupt gibt. Wie groß ist die Familie? Wir sind 4 Personen. Also mein Mann und 2 Kinder. Wie alt sind die Kinder? Mein Sohn ist über 23, meine Tochter ist 14. Mhm. Beide und noch zu Hause? Nein, mein Sohn, der wohnt mittlerweile nicht mehr zu Hause, der studiert. Der ist aber an dem Tag, ich habe ihn morgens mittags angerufen, wo wir ihn eingeschläfert haben. Mhm. Und ist direkt in den Zug gesessen, direkt nach Hause gekommen. Und meine Tochter hat erst erfahren, wo wir denn zu Hause waren. Mhm. Wir haben ihn also in München, waren wir in der Klinik, mussten also nach Stuttgart fahren und den Hund dabei gehabt. Ja. Wie den toten Hund habt ihr dabei gehabt? Den haben wir dabei gehabt, den haben wir mitgenommen. Wir haben uns dann verabschiedet und haben dann erst alles eingeleitet, dass er dann, dass man jetzt halt irgendwann beerdigen können. Ne? Wo beerdigt ihr den Hund? Wir werden ihn im Garten beerdigen, also er wird eingeäschert und Ach so. Ja. Und das darf man ja auch. Ja, das ist ja. Aber das stelle ich mir aber auch sehr schwer vor, wenn man über 6 Jahre so eine intensive Beziehung zu einem Tier aufgebaut hat. Das ist unwahrscheinlich schwer. So, und dann, du warst dabei, als er gestorben ist. Mhm. Und dann hast du den toten Hund auch noch im Auto dann nach Hause gefahren. Ja, wir haben ihn nach Hause gefahren. Wir wollten eigentlich unseren Kindern, wollten wir einfach noch die Möglichkeit geben, wenn sie möchten, ihn anzugucken. Mhm. Ihn auch nochmal Abschied zu nehmen. Und das war ganz wichtig. Das war ganz, ganz wichtig. Wir haben heute Mittwoch erst. Ja. Ist er noch immer bei euch zu Hause? Nein. Wie lange war er dann im Haus? Nur ein paar Stunden. Wir haben ihn abends dann gleich weggebracht, ja. Ja, und da gibt es dann irgendwo eine Stelle, wo man ihn abgeben kann? Ja, genau. Und dann wird er verbrannt, genau. War das euer oder dein erster Hund? Das war unser erster Hund, ja. Das ist eigentlich eine sehr komplizierte Rasse. Und wir waren Hunde-Erstbesitzer und haben von diesem Züchter, der normalerweise nie ein Erstbesitzer einen Hund gibt, haben wir den Hund bekommen. Mhm. Und der hat sich so fabelhaft entwickelt bei uns auch. Jeder, der ihn gekannt hat, der war super erzogen, der hat aufs erste Wort gehört. Mhm. Der war immer bei mir im Büro dabei. Heute war ich das erste Mal wieder im Büro. Da hat eigentlich jeder geweint. Mhm. Weil jeder vermisst ihn eigentlich. Ne? Ja, der fehlt. Er fehlt. Und sehr viele Freunde, die nie irgendwas mit Hunden zu tun haben oder hatten, die eigentlich eher reserviert gegenüber Hunde waren, die haben alle einen Hund jetzt. Ne? Weil sie einfach gesehen haben, das ist so schön, mit dem Hund zu leben. Ne? Hast du schon eine Reaktion bemerkt jetzt von Leuten, dass die etwas irritiert sind? Dass die sagen, naja, es war ja nur ein Hund, warum stellst du dich so sehr an? Gab es schon irgend so eine Reaktion? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Eher diese Reaktion, dass jeder eigentlich mittrauert. Ja. Jeder, der ihn gekannt hat, trauert. Mhm. Also auch im Büro eine Kollegin, die weint seit 2 Tagen, ne, wegen diesem Hund. Ne? Mhm. Obwohl sie ja eigentlich nicht die Beziehung hatte, die wir hatten. Ne? Mhm. Wie hat sich die Erkrankung bei dem Hund gezeigt? Es war eigentlich eine kurze, schwere Krankheit. Also zum Anfang hat er nur Prostata-Probleme gehabt. Wie sieht man das bei dem Hund? Das merkt man beim Hund, der hat Kotabsatzprobleme. Der Kot ist ganz platt gedrückt. Also normalerweise sind sie richtig, ich meine, die sind eine richtige Portion, die fressen viel und kacken natürlich auch viel. Mhm. Und es sind kleine Portionen und ganz, ganz flach abgeflachter Kot. Mhm. Und wir haben das homöopathisch behandelt. Und irgendwann hat der Homöopath uns in eine Klinik geschickt und hat gemeint, also er traut der ganzen Sache nicht mehr, er möchte ein paar Sachen abklären lassen. Mhm. Wurde dann Ultraschall gemacht, geröntgt und so, und da wurde eigentlich nichts festgestellt. Mhm. Also nichts aus, dass die Prostata halt vergrößert ist, dass Zysten drin sind und dass man es einfach medikamentös behandeln kann und irgendwann muss man ihn mal kastrieren. Ja. Die Medikamente, die haben nicht angeschlagen, es ist dann immer schlimmer geworden. Er hat Urinabsatzprobleme gehabt, hat richtig Schmerzen gehabt, hat man gesehen, wenn er gepinkelt hat, hat sich dann immer verkrampft, hat sich dann über mehrere Male hat er versucht zu urinieren. Aber dann hattet ihr ja schon klare Hinweise, dann bei einem Arzt das zu sagen. Und das deutete ja wahrscheinlich schon in diese Richtung hin. Nee. Wir haben so eine Zweitmeinung eingeholt und dann war eigentlich eine ganz andere Diagnose. Es gibt zwei Krankheiten, es ist eine spezielle Rüdenkrankheit. Da können die Rüden gerade diese Urinabsatzprobleme kriegen. Die kriegen dann eine Überlaufblase und fangen an zu tröpfeln und so. Mhm. Und das wurde erst einmal gemacht, diese Therapie. Und dann hat man aber schon nach 3-4 Tagen gemerkt, dass die Medikamente nicht angesprochen haben. Und dann hat uns die Ärztin in eine neurologische Klinik geschickt. Wir sind dann in München-Haar gelandet. Ja, wir müssen es auch gar nicht so ausführlich machen, aber auf jeden Fall so fing es dann an. Und dann habt ihr dann irgendwann die schlimme Diagnose bekommen. Das ist hier um Prostatakrebs. Hatte ich so beim Hund auch noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Aber ganz selten. Ganz selten. Ja, es ist eine seltene Krankheit. So, jetzt ist der Hund gerade erst gestorben. Darf man da die Frage stellen an einen ehemaligen Hundebesitzer, ob du dir nochmal einen Hund kaufen möchtest? Wir haben vor 2 Jahren hatte ich panische Angst davor, dass wenn mein Hund stirbt. Und durch einen ganz eigenartigen Zufall sind wir an einen Hund geraten, auch ein Rhodesien-Ridgeback. Und der aus einer Zufallszucht hervorgegangen ist. Und wir haben ganz, ganz prima Hundebesitzer gesucht und kannten uns und haben uns angerufen, ob wir noch einen Hund möchten. Wie? Ach so. Wir haben einen zweiten. Ach, ihr habt einen zweiten? Wir haben einen zweiten, ja. Verstehe. Ja, seit 2 Jahren. Ah ja. Und es war irgendwie so eine Vorahnung. Er hat jetzt, unser Gonzo hat seine Nachfolger im Endeffekt erziehen können. Liebe Sandra, das werden alle Leute verstehen, die Tiere haben und den Hund haben, dass einen das auch sehr umhauen kann. Das ist natürlich nicht so schlimm, als würde ein Mensch sterben. Klar. Aber es tut einem auch schon sehr weh und man ist auch sehr traurig, wenn das Tier dann tot ist. Auf jeden Fall, ja. Also, ich danke dir, Sandra, für den Anruf und wünsche dir und der Familie alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit Alexandra und die ist 33. Guten Morgen, Alexandra. Guten Morgen. Wir reden über deine beste Freundin oder deinen besten Freund? Über meine ex-beste Freundin. Über deine Ex? Ah. Ich höre schon durch das Ex, da ist irgendwas Schwieriges, was Schlimmes vorgefallen. Ja, meine ex-beste Freundin meinte also mit meinem Noch-Ehemann 2,5 Jahre eine Affäre haben. Ach du lieber Gott. Ja. Ach du lieber Gott. 2,5 Jahre? 2,5 Jahre, genau. Und das war wirklich die beste Freundin? Genau, die war für mich nicht nur meine Freundin, die war wie meine Schwester für mich oder für meine Kinder, wie ihre Mutter. Wir waren immer zusammen, wir vier. Also es ging gar nicht. Also ihr vier heißt die beiden Paar? Ihr Mann und wir beide, genau. Ja. Er war auch gleichzeitig der beste Freund von meinem Mann oder noch Mann. Mhm. Wann ist die Sache aufgeflogen? Aufgeflogen letztendlich erst Anfang letzten Jahres, wir hatten uns getrennt, mein Nochmann und ich. Und meine Schwiegermutter hat mir das dann erzählt. Dann habe ich beide direkt drauf angesprochen. Das stimmte natürlich alles nicht. Oh Moment, ihr hattet euch getrennt? Wir hatten uns getrennt. Aber wusstest du noch gar nicht, dass da was... Nein. Er hat mir dann erzählt, dass er schon seit 2 Jahren eine Frau liebt. Ich aber nie drauf kommen würde, wer das ist. Und Ist er mit der Begründung, hat er sich mit der Begründung von dir getrennt, dass er eine Frau liebt, die... Nein, wir hatten uns getrennt, weil es halt einfach war, dass ich über Jahre immer irgendwelche Gespräche gesucht habe und es brachte eigentlich nichts mehr. Ist die Trennung dann letztendlich von dir ausgegangen? Ja. Ah ja. Zu dem Zeitpunkt ja. So, dann hast du nach der Trennung rausgekriegt, dass er mit deiner besten Freundin ganz genau schon vorher 2,5 Jahre zusammen getuchtelt hat. Getuchtelt ist gut. Also eine Sache, ich habe gearbeitet, hatte mich dann am Fuß verletzt, lag in der Badewanne. Und die beiden meinten dann, in meinem Wohnzimmer ihren Spielen frönen zu müssen. Ach, das hast du im Nachhinein rausgekriegt? Das haben die mir dann auch erzählt. Das haben die dir erzählt sogar? Ja. Also die haben sich ganz klar dazu bekannt im Nachhinein? Nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Also sie, die haben beide erst alles geleugnet. Mhm. Und ich habe dann auch nicht weiter drüber nachgedacht, weil in dem Moment habe ich nur gedacht, naja, wir sind sowieso auseinander. Und wenn die zwei, Entschuldigung, zu ihren Gefühlen stehen, dann ist es ja schön. Dann weiß ich, dass meine Kinder gut versorgt sind. Mhm. Aber nee, das hat dann noch echt lange gedauert. Wen hast du denn, also dieses Gerücht kam über deine Mutter auf? Über meine Schwiegermutter. Über die Schwiegermutter. Wen hast du denn dann, als das Gerücht in der Welt stand, als du es zum ersten Mal gehört hast, wen hast du zuerst angesprochen? Deine beste Freundin oder deinen Ex-Mann? Ich habe ihr eine SMS geschrieben mit den Worten, wir beide müssen uns, glaube ich, mal unterhalten. Dein Mann muss auch nichts mitkriegen. Treffen wir uns irgendwo, habe aber nicht geschrieben, worum es geht. Mhm. Und mit dem rief sie mich an, wo er daneben saß, also ihr Mann, und sagte dann direkt, wie kommst du darauf, dass ich mit ihm was haben könnte und ist überhaupt nicht mein Typ. Und ich sage, ich habe dir doch überhaupt nicht geschrieben, worum es ging. Ich sage, wie kommst du jetzt darauf? Wer saß daneben? Dein Ex-Mann? Ihr Mann. Ihr Mann doch. Ihr Mann. Natürlich. Kann ja keiner wissen, dass es wirklich Menschen gibt, die so abgewichst sind. Also das war schon heftig. Ja, und dann waren wir noch eine ganze Zeit lang auseinander und haben uns dann nachher ein bisschen wieder angenähert. Und dann hat er mir dann erzählt, weil er unbedingt wissen wollte, wer mir das gesagt hat. Und ich habe immer gesagt, ich sag dir das nicht. Ich habe versprochen, das nicht zu sagen. Und irgendwann meinte er, ja, meine Mutter. Und dann brauchte ich es nicht mehr zu leugnen. Das heißt, du hast dann gar nicht intensiv am Anfang mit deiner Freundin darüber gesprochen? Sie hat es ja sofort geleugnet. Und weil das für mich so abwegig war, also, hallo, ich hätte für die Frau getötet. Mhm. Also, aber das war für dich so abwegig. Das heißt, du hast das gar nicht geglaubt am Anfang. Nein, überhaupt nicht. Und dann hat sie es ja auch geleugnet. Genau. Dennoch warst du alarmiert? Oder ja, wie? Also ich habe dann in der Zeit, wo wir auseinander waren, auch immer gesagt, ja, mein Mann und meine beste Freundin. Aber der Rattenschwanz, der danach kam, der war mir nicht bewusst. Wo ist es, durch was ist es denn dann richtig, richtig klar auf den Tisch gekommen? Mein Nochmann hat mich gefragt, ob seine Mutter es mir gesagt hat. Und das habe ich bejaht und dann hat er mir alles erzählt. Dann hat der Mann gesprochen. Genau. Spätestens in dem Moment greift man doch zum Telefon und ruft die beste Freundin an. Ja, das war samstags nachts bzw. sonntags morgens. Und sonntags mittags, als ich mich ein bisschen beruhigt hatte, habe ich sie dann angerufen. In dem Wissen, dass ihr Mann auch daneben sitzt. Und habe ihr dann nicht schöne Worte gesagt. Ich wollte mich auch mit ihr treffen, aber ich wollte einfach eine Erklärung haben, weil ich weiß nicht, wie man einen Menschen so hintergehen kann. Also das gab es eine Erklärung? Ach nein, um Gottes Willen. Aber da konnte sie es ja nicht mehr abstreiten. Nö, hat sie dann auch nicht. Also die hat mir dann noch SMS geschrieben, ihr Pech, dass ich die gespeichert habe. Und irgendwann wird ihr Mann es wahrscheinlich auch wissen. Laut Aussage meines Nochmannes weiß er es. Kann ich mir nicht vorstellen. Ach so, der hat das gar nicht dann sofort gemerkt, der Mann von ihr. Nee, der hat gar nichts gemerkt. Danke, was ist denn das für ein Theater da bei euch? Ja, allerdings. Wie hat dein Mann denn das begründet, dass er dich mit deiner besten Freundin hintergangen hat? Der Sex war so geil. Das tut weh, ne? Tja, also ich kann irgendwo nachvollziehen, dass er sich was gesucht hat, aber ich kann nicht nachvollziehen, wen. Aber ich muss dazu sagen, ich bin von ihr wesentlich mehr enttäuscht als von ihm. Ich könnte mir auch vorstellen, ihr beiden, beste Freundin, da redet man doch wirklich über alles. Da redet man über Partnerschaftsprobleme. Ja. Das heißt, du hast mit ihr über deinen Mann gesprochen, über die Probleme, die du mit deinem Mann hast, während sie mit deinem Mann schon zusammen war. Richtig. Perfider und schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Also das Schlimmste für mich war eigentlich, dass sie mich, da wusste ich ja noch nichts davon, da waren wir auch noch zusammen, dann hat sie mich gefragt, ob ich ihre Trauzeugin werden möchte. Mein Nochmann war sein Trauzeuge, er ist der Patenonkel des Kleinen. Gut, vielleicht ist er nicht nur Patenonkel, sondern auch Vater, man weiß es ja nicht. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, man machte sich dann irgendwann lustig über mich im Internet. Und dann habe ich ihre Mutter und ihre Schwester mal angeschrieben, habe sie mal aufgeklärt, was für ein Stück ihre Tochter ist. Und mein Nochmann bekam dann E-Mails von den beiden, er sollte sich doch endlich von mir trennen und kann ja ganz, ganz schlimm. Ganz sag mal, das Ganze ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, Anfang letzten Jahres, hast du mir gerade gesagt. Genau. Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Ist sie immer noch mit ihrem Mann zusammen oder mit deinem? Nee, also wir kamen dann wieder zusammen. Warum, weiß ich bis heute nicht, warum ich das nochmal gemacht habe. Du bist mit der wieder zusammengekommen? Mit deinem Mann? Ja. Vielleicht wegen den Kindern, ich weiß es nicht. Das ging dann aber nicht lange gut. Aber du weißt nicht, wie heute der Stand der Dinge zwischen den beiden ist? Zwischen ihm und ihr? Ja. Angeblich haben die keinen Kontakt mehr. Mhm. Aber das ist mir jetzt auch egal, denn wir sind jetzt getrennt, Scheidung ist eingereicht und naja. Alexander, meine Sendung ist gleich rum, aber wir haben noch ausführlich reden können. Ja. Das ist eine schlimme Geschichte mit der besten Freundin, das kann ich gut verstehen. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder.